La séance est ouverte. Die Frühjahrssitzung des Europarats ist eröffnet. Aber auch diese wird wieder mal spurlos vorbeigehen an den Augen der Weltöffentlichkeit. Sie wird keine Schlagzeilen machen. Sie wird keine Nachrichten produzieren. Sie wird weder Putin noch Erdogan noch Merkel sonderlich interessieren. Ich glaube, dass viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag eigentlich nicht so genau wissen, was der Europarat ist und was wir hier eigentlich so machen. La force du Conseil de l'Europe, elle est morale. Die Macht des Europarates ist moralisch begründet. Wir haben keine finanziellen Mittel. Wir haben keine Divisionen. Draußen vor dem Eingangsportal hängen die Fahnen der Mitgliedstaaten tropfnass im Aprilregen. Deutsche, französische, russische, türkische Fahnen, 47 Nationen haben sich im Europarat zusammengeschlossen. Nous sommes porteurs et garants de valeurs universelles. Wir sind die Träger universeller Werte. Wir müssen uns der sublimen Mission des Europarates bewusst sein, die Völker in Frieden, in Gerechtigkeit und durch hohe moralische Werte zu vereinen. Geschenke aus Baku. Ein Feature über Korruption im Europarat von Martin Dorn. Seit Monaten sehen sich Mitglieder des Europarats mit massiven Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Es heißt, sie seien bestechlich und autokratischen Regimen zu Diensten. Für Geld, für teure Geschenke, für die eigene Karriere. Nur ist es oft gar nicht so einfach, in einer Institution wie dem Europarat die Trennlinie zwischen versteckter Korruption, subtiler Lobbyarbeit und, sagen wir mal, großzügiger Bewirtung zu ziehen. Ich glaube, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gegeben hat in den letzten Jahren, die versucht wurden, vielleicht auch geködert wurden mit dem ein oder anderen Angebot, die dann möglicherweise auch in was reinschlittern, vielleicht sogar auch Dinge gemacht haben, die man kritisch sehen muss. Die Hauptakteure hier, die können sie an zwei Händen abzählen. Das sind die, die genau wissen, was los ist, die dann aber natürlich einen Einfluss nehmen auf andere Personen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man solche Personen findet und dass dann es einen Ansatz gibt, ein Puzzle zusammenzustellen. Frank Schwabe sagt das, Sozialdemokrat, als Bundestagsabgeordneter nach Straßburg entsandt. Der Europarat hat übrigens nichts zu tun mit der EU oder dem Europäischen Parlament. Das eine wird oft mit dem anderen verwechselt. Manchmal ist es komisch, weil man ja niemandem in Deutschland so richtig erklären kann, was man hier so macht. Aber wir reden hier eben über Länder wie Aserbaidschan, aktuell über die Türkei, Russland wie den Nordkaukasus, wo der Europarat die letzte Hoffnungsinstanz ist und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ja hier mit dazugehört, die letzte Möglichkeit ist, sich gegen irgendetwas zu wehren. Oftmals auch nicht ausreichend, aber immerhin. Und deswegen ist diese Institution von zentraler Bedeutung. Und da möchte ich gerne dran mitwirken. 1947 gegründet, soll der Europarat dafür sorgen, dass überall in seinen 47 Mitgliedstaaten die Europäische Menschenrechtskonvention respektiert wird. Meinungsfreiheit, Versammlungs-, Gedanken-, Gewissensfreiheit, Rechtssicherheit, Folterverbot. Die 14 Artikel klingen wie ein großes Versprechen. Gardien de Droits de l'Homme steht gleich neben dem Eingangsportal des Europarats auf großflächigen Transparenten. Wächter der Menschenrechte. Nur, wo sind die Wächter? Wenn man sich auf der Suche nach ihnen immer und immer wieder verirrt, in den Sälen und Gängen dieses massigen, bunkerähnlichen Klotzes, wenn man vor Türen steht, die verschlossen sind, vor Politikern, die jede Antwort verweigern, dann bekommt man so seine Zweifel. Ja, das kann ich nachvollziehen und das Interessante ist, dass es mir eigentlich auch so geht. Ich bin jetzt hier 5 Jahre mit dabei, aber seitdem ich das ein bisschen besser durchblicke, ich würde sagen, vielleicht seit 2, 3 Jahren, kann man sich nur wundern, weil man oft den Eindruck hat, dass es hier nicht um den Schutz der Menschenrechte geht, sondern um den Schutz von Regierungen, die Menschenrechte missachten. Und das ist sozusagen nicht nur, dass wir unserer Aufgabe nicht gerecht werden, sondern wir pervertieren geradezu die Aufgabe und liefern Gründungszusammenhänge für Staaten, die wir hier nicht liefern sollen. 8 points go to Azerbaijan. Dipua or 10 points go to Azerbaijan. In Aserbaidschan etwa herrscht der Familienclan der Aliyevs seit einem Vierteljahrhundert. Erst kürzlich hat Machthaber Aliyev seine Ehefrau Aliyeva zur stellvertretenden Präsidentin ernannt. Der ölreiche Staat im südlichen Kaukasus wurde 2001 nach dem Ende der Sowjetunion wie die Ukraine oder Georgien in den Europarat aufgenommen. Die Idee war, dass diese Länder von den Demokratien unter Druck gesetzt werden, moralischen Druck, und dann ihren Respekt für Menschenrechte sicherstellen. Gerald Knaus, Direktor des European Stability Institutes, einer unabhängigen Denkfabrik in Berlin. Doch in den letzten Jahren hat sich das umgedreht und die Autokratien haben begonnen, und zwar mit einer Strategie, systematisch den Europarat zu unterwandern. Jedes Jahr werden nach Aserbaidschan 50, 60 Abgeordnete eingeladen, es gibt Geschenke. Amnesty International und Menschenrechtsaktivisten in Baku beschreiben Aserbaidschan als einen Staat, der die klassischen Merkmale lupenreiner Diktaturen aufweist. Politische Gefangene, regimehörige Medien, unterdrückte Opposition. 10 points go to Aserbaidschan. 8 points go to Aserbaidschan. 12 points go to Aserbaidschan. I'm criticizing the government for corruption. I'm revealing the corruption. Ich werfe der Regierung Korruption vor. Und ich konnte das bis in die höchsten Staatsämter nachweisen. Bis hin zum Präsidenten und seiner Familie. Khadija Ismailova, Regimekritikerin und Journalistin in Aserbaidschan. Von ihresgleichen nimmt der Politikbetrieb im Westen nur selten Notiz. Oder erst dann, wenn sie angegriffen, verhaftet, manchmal auch umgebracht werden. Natürlich musste ich damit rechnen, dass das Regime zurückschlagen wird. Aber sie haben sich dann schon etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben heimlich eine Kamera in meinem Schlafzimmer installiert und mein Intimleben gefilmt. Das haben sie dann ins Internet gestellt. Als das nicht funktionierte, als sie mich nicht mundtot kriegten, beschlossen sie, mich ins Gefängnis zu bringen. Mir wurde wegen Steuerhinterziehung und illegalem Unternehmertum der Prozess gemacht. Das ist absurd. Ein aserbaidschanischer Exilant hatte für mich die Verbindung zu Khadija Ismailova hergestellt. Eine komplizierte Verbindung, denn das Regime hindert seine ärgsten Widersacher daran, ins Ausland zu reisen. Es vergibt aber auch keine Visa an westliche Journalisten, die einreisen wollen, um über die politischen Zustände in Aserbaidschan zu berichten. Also kommunizierten wir anfangs nur über WhatsApp und Skype. Zurzeit bin ich nur auf Bewährung frei. Ich darf das Land 5 Jahre lang nicht verlassen, ich darf nicht ins Ausland reisen. Einmal pro Monat muss ich mich bei der Polizei melden. Das ist die Situation. Ich glaube, wir haben jetzt gerade ein Problem mit der Skype-Verbindung. Die Politik des Regimes steht in ständigem Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Freizügigkeit sind nichts wert in Aserbaidschan. Trotzdem wurde das Land 2001 in den Europarat aufgenommen. Damit nicht genug, Ilham Aliyevs politischer Aufstieg begann in der Straßburger Institution. Der damalige Sohn des Präsidenten, damals hieß der Präsident Heydar Aliyev, ein ehemaliger KGB-General und sowjetisches Politbüromitglied, sein Sohn Ilham Aliyev wurde vorbereitet auf seine spätere politische Karriere und wurde zu einem der Vizepräsidenten in Straßburg in der Parlamentarischen Versammlung. Und im Jahr 2003 wurde Ilham Aliyev dann selbst Präsident. Und das ist er bis heute geblieben. Und er hat dadurch dem Europarat nicht nur große Bedeutung zugemessen, sondern er wusste auch, wie die Mechanismen funktionieren. Ilham Aliyev, 56 Jahre alt, Präsident Aserbaidschans, Präsident der Regierungspartei, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Aliyev liebt außer der Macht auch den Sport. Also bin ich als Sportreporter nach Baku gereist, zur sogenannten vierten islamischen Olympiade. Darüber wolle ich berichten, schrieb ich in meinen Visumsantrag. Das war nicht ganz die Wahrheit, aber es hat funktioniert. Und nun bin ich hier, mitten in Baku, eigentlich um die Regimekritikerin Khadija Ismailova zu treffen. Aber in Aserbaidschan sollte man nichts überstürzen. Ausländischen Besuchern wird nahegelegt, am ersten Tag ihres Aufenthalts das Heydar Aliyev Kulturzentrum zu besuchen. Gewissermaßen das Nationalheiligtum. What's its name? Muse. What's its name? Mugan. Mugan. But not music. Museum. Blütenweiß steht es da, wie hingegossen, ohne Ecken und Kanten. Der Baukörper symbolisiere die Erneuerung und Modernisierung der Gesellschaft, heißt es. Jeden Tag werden Schulklassen durch das Gebäude geführt. Sie sollen die Aura der Macht in sich aufnehmen und ihre Stimme. Wir befinden uns im ersten Stock auf der sogenannten Informationsebene des Museums. Überall Schautafeln, historische Fotos, Videos, die das Lebenswerk des Aliyev-Clans rühmen. Im zweiten Stock sind Aliyev-Exponate zu sehen. Anzüge, Schuhe, Uniformen, Ordensbänder, was man ebenso trägt als aserbaidschanischer Präsident. Auf Ebene 3 dann die Geschenkeabteilung, Teller, Vasen und Teppiche. Aserbaidschanische Teppiche. Früher gaben die Eltern dem Bräutigam Teppiche als Brautgeschenk mit. Asia hat hier die Aufsicht. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und auf Teppichkunde spezialisiert. Even people asked, how many carpets did mother give to her daughter when she was married? Die Hochzeitsgäste fragten die Brauteltern, wie viele Teppiche habt ihr verschenkt? Die Eltern sagten, ein Deskele gäbe, oder sie sagten, zwei Deskele gäbe, oder drei. Wir sind auf Teppichen geboren, wir leben auf Teppichen, wir sterben auf Teppichen, wir werden in Teppichen begraben. Bis heute ist das so. Du kannst dir ein Leben in Aserbaidschan nicht ohne Teppich denken. Es gibt wieder ein neues Rennen im Rennkalender der Formel 1. Zum ersten Mal gastiert die Formel 1 in Aserbaidschan, in Baku. Nichts gegen Teppiche. Aber vermutlich hatte die iranisch-britische Star-Architektin Zaha Hadid andere Präsentation im Sinn, als sie dieses Kulturzentrum entwarf. Es hat angeblich 500 Millionen Dollar gekostet, vielleicht auch mehr. Egal, das Regime investiert Unsummen, um weltoffen zu wirken, modern und westlich orientiert. Deshalb die Hochhauskulisse am Kaspischen Meer, deshalb die Formel-1-Rennen, Sportwettkämpfe, Musikfestivals. Deshalb auch die Versuche, westliche Politiker in Organisationen wie dem Europarat für sich zu gewinnen. In unseren Botschaften gibt es kleine Räume, da lagern die Geschenke, Kaviar, Teppiche in allen Größen. Arif Mamadov, ein kleiner, stämmiger Mann mit der Statur eines Ringers. Er war lange Zeit aserbaidschanischer Diplomat und Botschafter beim Europarat. 2014 fiel er in Ungnade und ging ins Exil. Wenn du eine mehr oder weniger wichtige Person im Europarat besuchst, jemanden vom Ministerrat, vom Generalsekretariat oder höhere Verwaltungsbeamte, überall wirst du aserbaidschanische Teppiche rumliegen sehen. 90% davon haben wir verschenkt. In Aserbaidschan kann man sich ein Leben ohne Teppich nicht denken, hat man mir in Baku gesagt. Der Wert des Teppichs orientiert sich am Rang des Politikers, der ins Visier genommen wird. Wir hatten unterschiedliche Teppiche, kleine, die als Sitzkissen dienten, bis hin zu Teppichen für große Räume. Man sagt sich, für den reicht das, der andere bekommt was Größeres. Damit werden die Zielpersonen erst einmal getestet. Wenn einer sagt, oh danke, wunderschön, wo kann man denn sowas kaufen? Dann ist die Antwort, no problem. Do you want more? I will bring you more, so that it's it was lovely. Kein Problem, das ist ein Geschenk. Sie können gern mehr davon haben. Und wenn er bei nächster Gelegenheit sagt, oh, meiner Frau gefiel das wirklich gut, dann gibt es mehr. So läuft das, sagt der Ex-Diplomat. Oder so wie bei der schweizerischen Europarätin Doris Fiala. Sie wurde bei einer Delegationsreise nach Baku getestet. Das war ein ganz nettes Mittagessen mit anderen Europaräten gemeinsam. Und zum Schluss der Sitzungen wurden kleine Geschenke verteilt. Ich war verhältnismäßig unter Stress zeitlich. Ich musste zum Flughafen. Ich bin nämlich an die Wahlbeobachtung in die Ukraine geflogen, habe das Geschenk, ohne zu wissen, was es ist, angenommen, eingesteckt und im Hotel in der Ukraine einmal angekommen, den Koffer geöffnet, habe ich gedacht, jetzt schauen wir mal, was hier für Süßigkeiten drin sind oder sonst was. Und musste feststellen, dass es sich doch um eine wertvolle echte Goldkette mit Perle und Brillantsplittern gehandelt hat. Und da kann man einfach nur sagen, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Die Europarätin Fiala gab die Goldkette zurück und wird seitdem von aserbaidschanischen Kollegen gemieden. We all knew that this is happening. We didn't know about the details. Wir wussten alle, dass das passiert, aber die Details wurden wie Staatsgeheimnisse behandelt. Es war vor allem Elkan Süleymanow, der de facto der Kopf der aserbaidschanischen Delegation im Europarat war. De jure der zweite Mann. Und dann war da sein Assistent, Muslim Mamadov, der war sozusagen derjenige, der die Geschenke und die Briefumschläge übergab. Er traf die entsprechenden Abgeordneten meistens im Hotel. Wir wussten davon. La séance est ouverte. Es gibt einen Verhaltenskodex im Europarat. Er besagt, dass Abgeordnete keine höherwertigen Geschenke annehmen dürfen. Aber die politische Praxis schert sich nun mal nicht um den Kodex. Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt seit Monaten gegen den italienischen Europaratsabgeordneten Luca Volonte. Der ehemalige Vorsitzende der konservativen Mehrheitsfraktion EPP soll über Briefkastenfirmen knapp 2,4 Millionen Euro von Aserbaidschan bekommen haben. Im Falle des Abgeordneten Volonte, des Italieners, konnten Staatsanwälte in Italien das eben im Detail nachzeichnen. Die Einladung für Volonte durch einen anderen Abgeordneten aus der Parlamentarischen Versammlung aus Aserbaidschan nach Baku, seine Dankesbriefe für die Geschenke, die er erhalten hat, dann seine Forderung, mit der Kontonummer einer privaten Firma Geld auf sein Konto zu überweisen und dann auch seine schwärmerischen Briefe, wo er sich bedankt für die Gastfreundschaft und die Unterstützung des Regimes. Dir, Elkan, danke für alles. Dank dir durfte ich dieses interessante Land kennenlernen. Unsere Freundschaft wird bestimmt weiter wachsen. Danke für die Geschenke, sie sind sehr kostbar. Gerald Knaus vom European Stability Institute hat den Briefwechsel zwischen Volonte und Elkan Süleymanow publiziert. Ein Jahr hatte die Mailänder Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes auf Geldwäsche gegen Volonte ermittelt. Aber wie so oft bei solchen Verfahren reichten die Indizien nicht aus. Der Prozess endete Mitte Februar mit einem Freispruch. Volonte kann nun die Geschenke aus Baku behalten, und er ist nicht der Einzige, der im Europarat Geld aus aserbaidschanischer Quelle bekam. Bukarin Strenz, hallo? Ja, guten Tag, hier ist Durum, Südwestrundfunk in Baden-Baden. Grüße Sie. Hallo? Hallo, Grenzer, guten Tag? Ja, guten Tag, hier ist Durum, Südwestrundfunk in Baden-Baden. Ist denn der Herr Meinke zu sprechen? Matthias Meinke ist der Büroleiter der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz. Ihm schickte ich schon im März 2017 und nochmal im Juni eine ausführliche Mail. Es ging um mögliche geschäftliche Kontakte der Abgeordneten Strenz mit Aserbaidschan. Briefkastenfirmen, Gelder, Beraterhonorare. Kann der Meinke Sie später zurückrufen? Der ist gerade im Gespräch. Was denken Sie denn, ja, wie lange Sie das in etwa... 20 Minuten. Super, gut. Ich danke Ihnen. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Wieder. Ja, ciao. Herr Meinke rief nach 20 Minuten nicht zurück. Er rief überhaupt nicht zurück. Hallo? So oft ich es auch versuchte, es war niemand mehr ansprechbar im Büro Karin Strenz. Ja, hallo? Guten Tag, hier ist Dur. Die CDU-Abgeordnete, Mitglied des Europarats seit 2009, pflegt seit Jahren enge politische Beziehungen mit Aserbaidschan. Sie war bis vor kurzem die Vorsitzende der südkaukasischen Parlamentariergruppe im Bundestag und in dieser Funktion immer wieder in Baku. Aber dazu will sie nichts sagen. Sie war zudem mehrmals als Wahlbeobachterin des Europarats in Aserbaidschan. Auch dazu will sie nichts sagen. Nun haben aber Recherchen des SWR-Hörfunks und des Politikmagazins Report Mainz ergeben, dass die Abgeordnete Strenz neben ihrer politischen Arbeit nachweislich auch geschäftliche Verbindungen mit Aserbaidschan unterhielt. Dazu müsste sie schon etwas sagen. Hallo? Die CDU-Politikerin hat in den Jahren 2014 und 2015 von Zahlungen aus Aserbaidschan profitiert. Karin Strenz war Beraterin einer Firma namens Line M Trade. Line M Trade ist Teil eines Geflechts, über das die Regierung Aserbaidschans europaweit politische Lobbyarbeit betreibt. Die Firma wurde bis zu ihrer Schließung im vergangenen Juni von dem ehemaligen CSU-Staatssekretär Eduard Lindner geführt. Lindner war gewissermaßen der Vorgänger von Karin Strenz. Er saß bis 2009 im Europarat und machte vor allem als Fürsprecher Aserbaidschans von sich reden. Mr. Edward Lindner, he has been advocating for Aserbaidschani government. Herr Lindner hat sich seinerzeit sogar mehr für Aserbaidschan eingesetzt als Aserbaidschans Delegierte in Straßburg. Er hat gefälschte Wahlen in meinem Land als demokratisch gepriesen. Er hat im Europarat alles getan, um Kritik an Menschenrechtsverletzungen zu blockieren. Er hat dafür gesorgt, dass sich das Regime im Europarat immer unantastbar fühlen konnte. Lindners Einsatz war nicht umsonst. Nach seinem Ausscheiden aus dem Europarat gründete der CSU-Staatssekretär die Gesellschaft zur Förderung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen mit Sitz in Berlin. 2014 dann die Firma Line M Trade. Die Gesellschaft diente dem Zweck, Lobbyarbeit für Aserbaidschan zu betreiben. Line M Trade war dafür da, über Briefkastenfirmen und Banken in Estland Geld von Baku nach Deutschland zu transferieren. Mindestens 800.000 Euro hat Lindner auf diese Weise erhalten. Er steht zu seiner Lobbyarbeit für Aserbaidschan und kann sich das leisten. Er ist kein aktiver Politiker mehr. Anders Karin Strenz, die für Lindners Line M Trade als Beraterin tätig war. Sie deklarierte ihre Nebeneinkünfte im Bundestag mit Stufe 3. Demnach hat sie zwischen 15 und 30.000 Euro aus Baku bekommen. Mindestens. Ich meine, diese Leute sind sich nicht mal darüber im Klaren, in welchem Ausmaß sie das Regime in Aserbaidschan stützen, wie sehr sie ihm dabei helfen, die eigene Bevölkerung zu unterdrücken, Oppositionelle ins Gefängnis zu werfen. Das ist so erbärmlich. Khadija Ismailova, sie wurde 2015 ins Gefängnis gesperrt. Im gleichen Jahr forderte der Europarat die Freilassung politischer Gefangener in Aserbaidschan. Karin Strenz stimmte als einzige deutsche Abgeordnete dagegen. Sie hatte im März eine Firma gegründet, die laut Handelsregister internationale Unternehmensberatung und andere nicht weiter präzisierte Aktivitäten betreibt, die Extent GmbH. Im Mai übergab Strenz die Geschäftsführung an eine Mitarbeiterin von Eduard Lindners Gesellschaft zur Förderung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen. Als zweiten Geschäftsführer setzte sie ihren Mann ein, Kurt Strenz. Irgendwo am Rand der 2-Millionen-Stadt Baku. Aus einer U-Bahn-Station strömen Menschenmassen und aus den Schächten heiße, stickige Luft. Gleich am Ausgang liegt das Heide-Aliyev-Stadion, noch so ein futuristischer Bau aus dem 3. Jahrtausend, angestrahlt in Blau, Rot, Grün, den Landesfarben. In knapp 2 Stunden wird hier das Fußballfinale der Islamischen Olympiade angepfiffen. Aserbaidschan gegen Oman. Dass Aserbaidschan gewinnen wird, 2-1, versteht sich von selbst. Es ist früh am Abend, die Fans drängen ins Stadion. Überall Polizei, Militär, Aufpasser in Zivil. Blättern wir ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte Aserbaidschans. Sieger sind El und Niki aus Aserbaidschan. Ausgerechnet diesen Ort hat sie als Treffpunkt gewählt. Sie wird schon wissen, warum. Sie kennt sich da aus. Im Dezember 2017 wird man ihr den alternativen Friedensnobelpreis verleihen. Aber das ahnte damals noch niemand. Der Platz leert sich so langsam. In einer halben Stunde ist Anpfiff. Da wollen jetzt auch die Sicherheitskräfte auf die Tribünen. Und plötzlich geht alles sehr schnell. It's gonna rain tonight, huh? I guess. I think so. Tomorrow I want to visit see the mountains. Which mountains? In the west. Ein Wagen bremst, ein Mann öffnet die Beifahrertür, zieht mich rein und fährt weiter. So macht man das also, denke ich. Und mir fällt nichts Besseres ein, als übers Wetter zu reden. Der Fahrer bringt uns an einen sicheren Ort in der Altstadt. Ein billiges Restaurant, wo es Bier gibt, fettige Hammelstücke und Reis. Weiß das Regime, wo wir jetzt sind? Jetzt? Nun, sie kontrollieren alles. Wir wissen, dass wir ständig unter Beobachtung sind und unsere Telefone abgehört werden. Aber egal. Nein, eigentlich ist es überhaupt nicht egal. Internationale Menschenrechtsorganisationen zählen derzeit 147 politische Häftlinge in Aserbaidschan. Well, legally I'm convicted and I'm on probation. Ich bin auf Bewährung frei. In den nächsten 4 Jahren darf ich das Land nicht verlassen. Beim geringsten Verstoß gegen die Auflagen muss ich wieder ins Gefängnis. Ich wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt, weil ich für Radio Free Europe gearbeitet habe. So läuft das hier. This is how they work. Everything we do is illegal. Es ist die übliche Vorgehensweise gegen Oppositionelle in Aserbaidschan. Sie werden wegen Steuerhinterziehung verurteilt, wegen angeblicher Drogendelikte oder illegaler Geschäfte. Tatsächlich aber hat Khadija Ismailova aus Sicht des Regimes weit Schlimmeres getan. Sie hat die Präsidentenfamilie angetastet. Sie berichtete als Journalistin über die Offshore-Konten der Aliyevs und wirkte daran mit, das komplizierte Geflecht aus Firmen, Banken, Stiftungen und Besitztümern in Übersee in den Panama Papers zu enthüllen. Der Staat ist nur dazu da, den Interessen des Präsidenten und seiner Oligarchen zu dienen. Sie fühlen sich bedroht, wenn man das ausspricht, also schlagen sie zurück. Und es ist eine traurige Tatsache, dass solche Diktatoren von westlichen Demokratien hofiert werden. Sie können problemlos ihr schmutziges Geld, das sie uns gestohlen haben, im Westen investieren. Alles dreht sich hier nur noch um Korruption. Im Korruptionsindex der Organisation Transparency International teilt sich Aserbaidschan mit Sierra Leone und Djibouti Platz 123. Das ist im tiefroten Bereich, highly corrupt. Gleichzeitig aber ist Aserbaidschan im Straßburger Europarat Mitglied der sogenannten GRECO. Die GRECO ist die Staatengruppe zur Bekämpfung von Korruption. Aserbaidschan ist dort mit 4 Delegierten vertreten. Im letzten GRECO-Bericht wurden die Zustände in der Republik Irland kritisiert. Khadija Ismailova sagt, sie wundere sich über gar nichts mehr. In the Soviet Union, it was a totalitarian system. Die Sowjetunion war ein totalitäres System. Aber es gab so etwas wie eine Ideologie, auf die sich die Leute beziehen konnten. Sie beriefen sich darauf, wenn es Probleme gab. Heute gibt es hier keine Ideologie. Die einzige Ideologie, die wir haben, ist Geld. Ich kenne anständige Leute, die für die Regierung arbeiten und mir heimlich Botschaften zukommen lassen. Sie sagen, du hast ja recht, aber wir können nicht mal Hallo sagen, wenn wir dir auf der Straße begegnen. Wir haben Angst. They will be scared to do that. Das System. Es wäre zu einfach, es als korrupt zu bezeichnen. Das System ist vielmehr daran interessiert, korruptes Verhalten gesellschaftsfähig zu machen. Korruption soll alle sozialen Schichten durchdringen, von ganz oben bis ganz unten. That's what we are trying to do. Ein anständiges Leben führen. Das ist es, was wir hier versuchen. Aber die Regierung will etwas ganz anderes. Sie will uns in eine Lage bringen, in der wir uns etwas zu Schulden kommen lassen. Niemand soll anständig sein. Jeder soll eine Leiche im Keller haben, jeder Einzelne. Auch die Frau, die hier gerade bedient. Frag sie. Auch sie hat irgendetwas zu verbergen. Anders kannst du in diesem Land nicht überleben. Das System will jeden Bürger zu seinem Komplizen machen. Ein Lehrer bekommt ein Monatsgehalt von 130 Manat. Das sind ungefähr $88. Davon kann man nicht leben. Was also macht er? Er unterrichtet seine Schüler und Studenten abends privat, zu Hause, gegen Bezahlung, um sie auf die Prüfungen vorzubereiten. Um genug Privatschüler zu haben, muss er in der Schule schlecht unterrichten, sonst hat er keine Kunden. Es ist ein Teufelskreis. Ärzte verdienen 140 Manat pro Monat. Also muss man zahlen, wenn man gut behandelt werden will. And in order to be able to get bribe without being caught, he shuts up. Sie sollte vielleicht etwas leiser reden, denke ich mir. Denn seit einigen Minuten sitzen zwei schweigsame Männer mittleren Alters am Nebentisch und verrühren Zuckerstückchen in ihren Teegläsern. Aber es scheint sie nicht weiter zu stören. Sie wirkt mit sich im Reinen. Man muss sich Khadija Ismailova als glücklichen Menschen vorstellen. I am happy. I'm really happy. Ich bin glücklich. Im Gefängnis haben mich die Wärter manchmal gefragt, warum lachst du so oft? Und ich habe gesagt, weil es mir gut geht. Sie sagten, wie kannst du im Gefängnis glücklich sein? Und ich sagte, ach, ich weiß nicht. Ich weiß, das ist seltsam, aber weißt du, wenn man in einer Demokratie lebt, welche echten Probleme hat man da? Welche Chance hat man da, die Erfahrung zu machen, dass man etwas überstehen, überwinden kann? Allein die Tatsache, dass es mir im Gefängnis manchmal gelang, einen Brief rauszuschmuggeln, das allein hat mich schon so froh gemacht. Es waren kleine Siege über das System. Jenseits von Bakus glitzernder Hochhauskulisse erstrecken sich die ausgebeuteten Ölfelder bis zum Ufer des Kaspischen Meeres. Es ist tote, abgestorbene Erde, wo das Sonnenlicht in pechschwarzen Seen versickert. Die Ölindustrie hat über Jahrzehnte hinweg eine apokalyptische Landschaft geschaffen, wüst und leer und voller Krater. Überall stehen die Skelette von Bohrtürmen herum. Der nationale Energiekonzern Soka ist weitergezogen, offshore, zu den Gasfeldern im Kaspischen Meer. Die Leute, die hier in den verwahrlosten Arbeitersiedlungen leben, zwischen Pumpen und verschütteten Bohrlöchern, haben keine Vorstellung vom Potenzial ihres Landes und dem Reichtum seiner Machthaber. Aber sie haben eine Ahnung von dem Preis, den sie dafür bezahlen. Bei uns wird man schnell krank und alt, sagt Ramana, die mit ihrer Familie in dieser verseuchten Einöde lebt. Man kriegt Hautausschläge, Lungenprobleme, Krebs, die Haare werden weiß, selbst wenn man noch jung ist. Aber wo sollten wir hin? Am Rande der Siedlung, wo der Boden weniger kontaminiert ist, liegen armselige Gärtchen. Ramana sagt, sie habe Tomaten und Bohnen gepflanzt und sie backe ihr eigenes Brot und eine Kuh habe sie auch. Das Leben der einfachen Leute hier ist so elend. Sie dürfen nicht einmal klagen, sie müssen alles hinnehmen, egal ob bei der Arbeit oder im Alltag. Sie leben in einem Land mit riesigen Ressourcen und haben oft nicht mal fließend Wasser. Und das nehmen sie hin. Aserbaidschan exportiert 40 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Das meiste davon geht nach Westeuropa. 2020 soll eine Gaspipeline Baku mit Brindisi in Italien verbinden, um westliche Industrieländer wie Deutschland oder Frankreich weniger abhängig von Lieferungen aus Russland zu machen. Soka hat gerade erst mit Deutschlands größtem Energiekonzern E.ON einen umfangreichen Liefervertrag abgeschlossen. Menge 40 Milliarden Kubikmeter, Beginn 2019, Laufzeit 25 Jahre. Es geht um übergeordnete Interessen in Aserbaidschan. Wir hatten hohe Wachstumsraten in einem Jahr, über 30%. Das ist natürlich eine außerordentliche Situation gewesen, in der tatsächlich auch sehr viel deutsche Wirtschaft hier landen konnte. Sehr viel Bauwirtschaft, sehr viel Maschinentechnik. Tobias Baumann. Er leitet die aserbaidschanisch-deutsche Außenhandelskammer in Baku. Wir haben beispielsweise die Deutsche Bahn, Deutsche Bahn Engineering hier. Wir haben natürlich immer noch im Energiebereich Uniper als Gaskunden. Das Thema südlicher Gaskorridor, das heißt die Pipeline, die nach Italien führen soll, die wird ja demnächst auch fertig werden in den nächsten Jahren. Und insofern ist Deutschland hier als Gaskunde unterwegs. Dazu gehört natürlich auch in der heimischen Wirtschaft die Modernisierung beispielsweise der Turbinen, bessere Kraftwerke. Jetzt kommt uns hier jemand dazwischen. Aserbaidschan ist jetzt schon einer der wichtigsten Energielieferanten für Deutschland. Das sind also tatsächlich Themen, auch sagen wir mal konservative Themen, die auch für die großen Konzerne interessant sind. Brilliant contest here in Baku. Hold on tight then. It's race day. Here in Azerbaijan, you can't refuse a drink from the winner. Wer in Baku wirtschaftliche Interessen anmeldet, sollte sich nicht allzu sehr für das sozioökonomisch Eingemachte interessieren. Er sollte darüber hinwegsehen, dass Banken, Telekommunikation, Bau, Minen, Öl, Gasgewerbe, kurz, dass der ganze industrielle Sektor in weiten Teilen von der Aliyev-Familie und ihren verschwägerten Oligarchenclans kontrolliert wird. Den Nachtschibana, den Paschajews, den Kamaleddin. Er sollte die Namen der alteingesessenen Clans möglichst schnell wieder vergessen. Er sollte einfach so tun, als würde das Clansystem nicht existieren, als gäbe es kein autoritäres Regime, keine Menschenrechtsverletzungen, keine politischen Gefangenen in diesem Land. We have counted 147 cases. Wir haben derzeit 147 politisch Inhaftierte. Und das sind nur die, die uns bekannt sind. Aber niemand will das hören. Wir sind schon froh, wenn eine westliche Botschaft einen ihrer Mitarbeiter zu einem Prozess schickt, wenn wir sehen, dass einer da ist und sich Notizen macht. Aber warum sind sie so still? Ich weiß nicht, wann hier zuletzt eine Botschaft etwas zum Thema politische Gefangene gesagt hat. Der amerikanische Botschafter beispielsweise scheint vor allem an Kulturveranstaltungen und Partys teilzunehmen, bei denen es aserbaidschanische Spezialitäten gibt. Die Facebook-Seite der US-Botschaft sieht aus wie Werbung für ein Restaurant. Da heißt es dann, der Botschafter hat diese Spezialität probiert. Der Botschafter war auf jener Kulturveranstaltung. Ich meine, das ist hier kein Ort, um Ferien zu machen. Im Herbst 2017 ist Wahlkampf in Deutschland. Die CDU-Abgeordnete Karin Strenz ist zu dieser Zeit in ihrem Wahlkreis Mecklenburg unterwegs. Sie hat angekündigt, Geld für einen sozialen Zweck zu sammeln. Das macht sich gut für eine Politikerin, die wieder in den Bundestag und den Europarat will. Also hat Karin Strenz im Supermarkt der Stadt Sternberg eine Stunde hinter der Kasse gesessen und Kunden bedient. Ich habe mir in der angeschlossenen Bäckerei ein belegtes Brötchen gekauft. Es ist Mittagszeit, da ist nicht viel los. So, wie meinst du? Kommen Sie noch ein bisschen hier zu mir? Jawohl. So, dann nehmen wir den Kaufmann natürlich dazu. Nach einer Stunde werden die Einnahmen draußen auf dem Parkplatz in Form eines Riesenschecks der örtlichen Feuerwehr übergeben. 731,91 €, gespendet vom Supermarkt, kassiert von Frau Strenz. Die Lokalpresse macht eine hübsche Geschichte daraus. Die Mitarbeiter der Abgeordneten Strenz dokumentieren die gute Tat umgehend unter www.strenz.de. Die Stimmung ist gelöst. Womöglich lässt sie sich ja jetzt zu einem spontanen Interview überreden. Sie können mich gerne nach der Bundestagswahl um ein Interview bitten. Dann treffen wir uns, so Gott will, in unserem Büro und dann sprechen wir miteinander. Hallo. Dann düsen wir los. Eine weiße Limousine mit verblendeten Fenstern, eine schwarze Limousine mit verblendeten Fenstern und ein mit Karin Strenz Porträts tapezierter Kleinlastwagen. Ich habe das Nachsehen. Die CDU-Abgeordnete Strenz hat übrigens ihr Direktmandat im Bundestag verteidigen können. La séance est ouverte. Man sollte die politische Rolle der Bundestags- und Europaratsabgeordneten Strenz nicht überschätzen. Sie ist keine prominente Politikerin. Eher ein kleines Rädchen im großen Getriebe eines nationalen Parlaments und einer internationalen Institution. Sie ist wie so viele, die im Europarat sitzen, oft zweite Garde, von ihren Parteien nach Straßburg entsandt, weil man sie notgedrungen mit einem Pöstchen abfinden musste. Aber wer will das schon wahrhaben? Lieber glaubt man daran, am großen Rad der Weltpolitik mitzudrehen. People who have no political future. Leute, die keine politische Zukunft vor sich haben oder Leute, die sich dem Pensionsalter nähern. Sie wissen, dass es zu Hause nicht mehr viel zu holen gibt und haben nur noch ein paar Jahre als Abgeordnete vor sich. Andere wollen sich im Europarat einfach eine gute Zeit machen, reisen, vielleicht etwas für die Zeit danach auf die Seite legen. Menschen sind schwach. Der menschliche Faktor. In Baku kalkuliert man ihn ein. Gerade Politiker aus der zweiten, dritten Reihe müsse man etwas bieten, sagt Mamadow. Ein very important person Gefühl. So wie bei den Europaspielen im Juni 2015. Karin Strenz reiste als Leiterin einer Europaradelegation nach Baku. Das Auslandsprogramm von Azeri TV übertrug den Empfang im Präsidentenpalast. Am 14. Mai hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um die Vorsitzende der Freundschaftsgruppe für den Südkaukasus des Deutschen Bundestags, Frau Karin Strenz, zum Gespräch empfangen. Frau Karin Strenz überreichte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt ein Erinnerungsgeschenk. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass die bilateralen Beziehungen zwischen... Die Kamera zeigt im Vordergrund das Staatsoberhaupt ernst und würdig, neben ihm Karin Strenz, leicht überdreht, einen Berliner Bär überreichend. Im Hintergrund aufgereiht die deutsche Delegation. Now please be upstanding for the national anthem of the Republic of Azerbaijan. After 2007, when the big money started to flow to a regime, after Baku-Tbilisi Ceyhan pipeline was built. Nach 2007, als wir in Petrodollars schwammen, organisierte Baku eine Reihe internationaler Konferenzen. Frauenkonferenzen, Konferenzen zum interkulturellen Dialog, was weiß ich für Konferenzen. Oder eben Sportevents wie die Europaspiele. Und immer haben wir diese Leute eingeladen. Leute, die es brauchen, sich wichtig zu fühlen. Mitglieder des Europarats, des Europäischen Parlaments, Ex-Minister, frühere Staatssekretäre, was halt so kam. Und natürlich wurde das alles auch von uns bezahlt. Sie bekamen Flugtickets der Business Class, sie wohnten in Luxushotels. Manchmal brachten sie ihre Frauen, Familien oder Freundinnen mit. In ihren Zimmern waren natürlich Kameras installiert. Über alle, die nach Baku kamen und es sich gut gehen ließen, wurden Dossiers angelegt. Nichts geschieht einfach so in Aserbaidschan. Das Aliyev-Regime will Gegenleistungen für seine Großzügigkeit. Es erwartet Legitimation, Anerkennung, positive Berichte über die demokratische Entwicklung des Landes. Der Europarat hat das geliefert. Wenn man sich die Berichte anschaut zu Aserbaidschan, die etwa 2003, 4, 5 verfasst wurden, als es sehr kritische Berichte gab und sehr kritische Diskussionen in Straßburg zu politischen Gefangenen, zu den Wahlen, mit denen, die in den letzten Jahren erschienen sind, die um vieles weniger kritisch sind, die die Wahlen als frei und fair bezeichnen, die Aserbaidschan im Grunde genommen als Demokratie bezeichnen, dann merkt man, dass sich hier etwas dramatisch verschoben hat, denn die Menschenrechtslage im Land hat sich nur verschlechtert. Vor allem die Wahlbeobachtungsmissionen des Europarats sind in den letzten 10 Jahren immer wieder zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Es begann mit der Parlamentswahl 2010. Damals waren der CSU-Staatssekretär Lindner und die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz als Wahlbeobachter in Aserbaidschan. Das, was ich heute kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Sie ist ohne Komplikationen abgelaufen. Nach internationalen Standards ist nicht zu kritisieren. Alles sei gut abgelaufen, nichts zu kritisieren, meint die Wahlbeobachterin Strenz vor der Presse in Baku. Die OSZE gab derweil bekannt, es seien fundamentale Grundrechte eingeschränkt worden. Das Gleiche wiederholte sich bei der Präsidentschaftswahl 2013, bei der Parlamentswahl 2015, beim Präsidentschaftsreferendum 2016. Jedes Mal protestierte die OSZE gegen die manipulierten Spektakel. Jedes Mal bescheinigte der Europarat dem Regime faire, gute, internationalen Standards entsprechende Wahlen. Es war aberwitzig, sagt heute der Europaratsabgeordnete Frank Schwabe. Auch er war 2015 als Wahlbeobachter in Aserbaidschan. Das ist eine absurde Situation, weil sie fahren ja dahin, weil sie glauben, sie würden eben für bestimmte Rechte eintreten und haben vorher auch geahnt, dass es irgendwie schwierig wird. Aber die ganze Dimension des Vorgangs haben sie erst begriffen, als sie da waren. Und wir waren da von Donnerstag bis Sonntag, beziehungsweise bis Montag. Montags gibt es dann immer die Pressekonferenz und den Abschlussbericht. Darin hieß es dann: Die Wahlen werden von uns als adäquat und in Übereinstimmung mit internationalen Standards eingestuft. Es wurde kein Druck ausgeübt. Der Wahlprozess verlief professionell und war gut organisiert. Die Beobachtermission des Europarats gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum friedlichen, ordnungsgemäßen und transparenten Verlauf. Ich habe dann ein Minderheitenvotum abgegeben und das öffentlich gemacht, weil man muss schon ziemlich blind sein, wenn man nicht sieht, was in Aserbaidschan eigentlich so abgeht. La séance est ouverte. Viermal im Jahr treffen sich die 317 Abgeordneten des Europarats zur Sitzungswoche in Straßburg. Und immer reden sie über Menschenrechte und Menschenwürde und moralische Werte. Und immer gibt es Gründe dafür, dass Politiker und Diplomaten nicht wissen wollen, was in Baku passiert. Mais entre l'idéal et le réel, il y a une réalité. Il y a une dure réalité. Es sind handfeste, pragmatische Gründe. Sie haben etwas zu tun mit menschlicher Schwäche, europäischer Energiepolitik und übergeordneten geostrategischen Interessen. Aserbaidschan grenzt an den Iran, an die Türkei, an die russische Unruheprovinz Dagestan. In dieser religiös überhitzten Ecke der Welt scheint das säkulare Aliyev-Regime das kleinere Übel zu sein. Ohne Zweifel, Aserbaidschan ist ein stabiles Land. Aserbaidschan ist auch im Kaukasus das Land mit der größten wirtschaftlichen Entwicklung. Dort, wo die wirtschaftliche Entwicklung gut ist, ist auch die politische Stabilität eher gewährleistet. Ich will es mal so sagen auf Ihre Frage. Also vergleichen wir das mal mit einem Sandwich. Der obere Teil des Sandwiches ist Russland. Der untere Teil des Sandwiches ist Iran. In der Mitte des Filetstück ist Aserbaidschan. Hier muss man eine kluge Politik betreiben. Und da bin ich guten Mutes. Otto Hauser spricht hier vom Filetstück. In den 90er Jahren war er Bundestagsabgeordneter der CDU, kurzfristig unter Helmut Kohl sogar Sprecher der Bundesregierung. Heute steht er als deutscher Honorarkonsul in Bakus Diensten. Sie wissen, Aserbaidschan ist westlich orientiert. Hauser hält die Berichte von Menschenrechtsorganisationen für übertrieben. Wenn ich mal von den Menschenrechtsorganisationen ausgehe, dann muss ich mal sagen, die sollen mal vielleicht zuallererst zur Kenntnis nehmen, dass viele die Menschen auch abstempeln. Und Hauser will eines mal klarstellen. Das ist keine Diktatur. Also hier sind Prozesse im Gang, die ich für gut finde. Man muss ihn das so sagen lassen. Und man muss dem Honorarkonsul zugestehen, dass er zumindest bereit war, als Repräsentant Aserbaidschans mit mir zu reden. In Baku hat gar kein Offizieller mit mir geredet. Und im Europarat scheint die aserbaidschanische Delegation ohnehin wie vom Boden verschluckt. Anrufe, E-Mails, alles umsonst. Dabei muss es sie geben. 12 Delegierte, 3 Frauen, 9 Männer. Wie zum Beweis ihrer Anwesenheit hängt im Foyer des Europarates ein schöner Teppich aus Baku. Hello, sir. Yes, hello. My name is Martin Durm. I'm journalist of the public German radio. Yes, please. I'm looking for someone else from the Azerbaijan delegation. Es dauert eine Weile, aber am Ende finde ich die Büroräume der aserbaidschanischen Delegation. Sie liegen im schlecht ausgeleuchteten Labyrinth der 5. Etage. Man erreicht sie über den Treppenflur an der Rückseite des Gebäudes. I would like to make an interview with him. Okay, let me note it down. Your name is? My name is Martin Durm. Als ich dort war, um persönlich wegen eines Interviews vorzusprechen, hat ein Sekretär meinen Namen, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse notiert und mir versichert, er werde sich umgehend melden. I am interested in making a fair and balanced story. That's why I tried to speak with him. May I have your card? Stunden später war die Tür abgeschlossen. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Vielleicht liegt es ja daran, dass es in Straßburg so langsam doch etwas ungemütlich wird für die Delegation aus Aserbaidschan. Die Zeiten des großzügig über alles Hinwegsehens scheinen vorbei. Im Frühjahr 2017 protestierten erstmals 70 Abgeordnete offen gegen die Bestechungsversuche ihrer Kollegen. Im Sommer wurde eine unabhängige Untersuchungskommission damit beauftragt, die Korruptionsvorwürfe zu klären. Und im Herbst 2017 gab es im Europarat seit Jahren wieder einen ersten kritischen Länderbericht über die Zustände in Aserbaidschan. Well, the Council of Europe. They have to now save their reputation. Der Europarat muss jetzt seinen Ruf retten. Er muss die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Er muss klar machen, dass es künftig sanktioniert wird, wenn man korrupten Diktaturen zu Diensten ist. Es muss wehtun. Sie müssen den Preis dafür zahlen. Das wird den Ruf solcher Organisationen retten. Für Karin Strenz ist die Europaratskarriere gelaufen. Die CDU-Bundestagsfraktion hat beschlossen, sie nicht mehr als Delegierte nach Straßburg zu entsenden. Die Abgeordnete Strenz hat in einer Stellungnahme erklärt, sie habe sich politisch nichts vorzuwerfen und sich immer nur für einen stetigen Dialog mit der Südkaukasusregion eingesetzt. In Baku dürfte man den Abgang der Deutschen bedauern. Aber es gibt ja noch andere, die bereit sind, sich im Europarat für das aserbaidschanische Regime zu verwenden. Spanien unterstützt Aserbaidschan erstaunlich stark, die spanischen Abgeordneten, Russland, die meisten der türkischen Abgeordneten, viele der italienischen Abgeordneten, wenn auch nicht alle, sehr, sehr viele Abgeordnete aus den kleinen Ländern in Südosteuropa, auf dem Balkan, Tschechien. Daran zeigt sich, wie diese Netzwerke funktionieren. Das Regime in Aserbaidschan wird auch künftig versuchen, die Glaubwürdigkeit demokratischer Institutionen zu untergraben. Das befürchtet Gerald Knaus vom European Stability Institute. In den vergangenen Jahren hat Baku sein Netz nicht nur über den Europarat in Straßburg geworfen. Verdeckte Einflussnahme gibt es nachweislich auch auf Abgeordnete im US-Senat, auf Führungspersonen in der UNESCO, auf internationale Sportorganisationen, Kulturverbände, Parteien. Das hat gerade erst angefangen. Letztlich beruhen diese Regime auch auf dem Glauben, es gibt keine Alternative. Die Botschaft, die wir heute hören aus Moskau, aus Baku, mittlerweile auch aus Amerika, ist, es geht eigentlich immer nur um Interessen. Die Welt ist ein Dschungel. Im Grunde genommen ist jeder korrumpierbar. Wenn wir nicht mehr einen Maßstab haben zum Vergleich verschiedener Regime, dann wird Aserbaidschan ähnlich bewertet wie die Schweiz. Dann hat Schweden Probleme in seiner Demokratie, so wie Russland. Dann können sich Dissidenten, Menschenrechtskämpfer auf nichts mehr berufen. Dann ist alles grau und dann können die Regime sich mit diesem Zynismus bequem einrichten. La séance est ouverte. Geschenke aus Baku. Ein Feature über Korruption im Europarat von Martin Dorn. Die Sprecher waren Konstanze Weinig, Martin Dorn und Peter Espelöhr. Ton und Technik Ute Hesse, Andrea Gress, Judith Rübenach und Julian Schönberger. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk für das ARD-Radio-Feature 2018.